Eine kleine Raumfahrerballade. Auf dem Planeten Mittag, im System Popul 2, hingen wir in Willis Kantine mit den Helmen auf den Knien und wir schlürften unser C-70 ohne Verdünnung. Auf dem Planeten Mittag in Willis Kantine sagte selten mehr jemand ein Wort. Und nur manchmal verschwand einer kurz in Willis defektem Sexodrom, für das nur mehr eine Diskette da war und die war irgendwie verkratzt. Es konnte passieren, dass du kurz vorm Abgang, statt Organda mit dem Saugemund einen Orangutan ficktest, was auch nicht schlecht war, oder den eigenen Opa. Willi sagte, dass an dieser Stelle nur aus einem rauskam, was in einem drin war, was den meisten ziemlich egal war. Auf dem Planeten Mittag im System Popul 2 verließ man Willis Kantine nicht mehr. Denn durch irgendeinen Fehler im Kosmos war im ganzen System Popul 2 die Zeit stehen geblieben, nur ausgerechnet in Willis Kantine nicht. Oder zumindest glaubten wir das.